Der Finanzierungsexzess. In Kapitel 3 wurde erläutert, wie jeder Rohstoff, der eine monetäre Rolle übernimmt, die Menschen dazu anregt, mehr von diesem Rohstoff zu produzieren. Leicht zu produzierendes Geld wird dazu führen, dass mehr wirtschaftliche Ressourcen und menschliche Zeit für seine Produktion aufgewendet werden. Da Geld nicht aufgrund seiner inhärenten Eigenschaften erworben wird, sondern um gegen andere Güter und Dienstleistungen eingetauscht zu werden, ist seine Kaufkraft entscheidend und nicht seine absolute Menge. Aus einer Tätigkeit, die das Geldangebot erhöht, entsteht daher kein Nutzen für die Gesellschaft. Unabhängig davon, was auf einem freien Markt eine monetäre Rolle einnimmt, es wird ein zuverlässig hohes Stock-to-Flow-Verhältnis aufweisen. Das hinzukommende Geldangebot wird im Vergleich zur gesamten vorhandenen Menge gering sein. Dadurch wird sichergestellt, dass der geringstmögliche Teil der Arbeits- und Kapitalressourcen der Gesellschaft für die Produktion von mehr monetären Mitteln und stattdessen für die Produktion von nützlichen Gütern und Dienstleistungen verwendet wird, deren absolute Menge im Gegensatz zu der des Geldes wichtig ist. Gold wurde zum führenden globalen Währungsstandard, weil seine neue Produktion immer nur einen zuverlässig winzigen Prozentsatz des bestehenden Goldangebots ausmachte, was das Goldschürfen zu einem höchst unsicheren und unrentablen Geschäft machte, sodass weltweit immer mehr Kapital und Arbeit auf die Produktion von nichtmonetären Gütern ausgerichtet werden mussten. Für John Maynard Keynes und Milton Friedman war einer der Hauptvorzüge der Abkehr vom Goldstandard die Senkung der Kosten für das Goldschürfen, die sich aus der Umstellung auf staatlich ausgegebenes Papiergeld ergeben würde, dessen Produktionskosten weit unter denen von Gold liegen. Sie haben nicht nur missverstanden, dass Gold verglichen mit anderen Gütern, deren Angebot viel leichter aufgebläht werden kann, nur sehr wenige Ressourcen für seine Produktion benötigt, sie haben auch die realen Kosten stark unterschätzt, die einer Gesellschaft durch eine Geldform entstehen, deren Angebot frei nach dem Willen eines für demokratische und spezielle Interessen anfälligen Staates erweitert werden kann. Die wirklichen Kosten liegen nicht bei den direkten Kosten für den Betrieb der Druckmaschinen, sondern bei all den verpufften wirtschaftlichen Aktivitäten, da die produktiven Ressourcen eher dem neuen, staatlich ausgegebenen Geld nachjagen, als einer wirtschaftlichen Produktion nachzugehen. Die inflationäre Kreditvergabe kann als gesellschaftliches Beispiel für das verstanden werden, was der Ökonom John Kenneth Galbraith in seinem Buch über die Weltwirtschaftskrise als »The Basel«, Finanzierungsexzess bezeichnete. Als die Kreditausweitung in den 1920er Jahren in die Höhe schoss, wurden die Unternehmen mit Geld überschüttet, wodurch es sehr einfach war, dieses Geld auf verschiedenste Weise zu unterschlagen. Solange die Kredite fließen, rücken die Opfer in den Hintergrund und es entsteht in der gesamten Gesellschaft die Illusion von mehr Wohlstand, da sowohl die Opfer als auch die Diebe glauben, das Geld zu besitzen. Die Kreditvergabe der Zentralbanken führt zu nicht nachhaltigen Booms, indem sie die Finanzierung unrentabler Projekte ermöglicht. Dadurch werden weiterhin Ressourcen für unproduktive Aktivitäten verbraucht. In einem gesunden Währungssystem überlebt ein Unternehmen, indem es der Gesellschaft einen Mehrwert bietet und für seine Produkte ein höheres Einkommen erhält als die Kosten, die ihm bei ihrer Herstellung entstehen. Das Unternehmen ist produktiv, weil es Inputs mit einem bestimmten Marktpreis in Outputs mit einem höheren Marktpreis umwandelt. Jedes Unternehmen, das Outputs produziert, die unter dem Wert seiner Inputs liegen, würde Verluste machen und seine Ressourcen würden für die Nutzung durch andere, produktivere Unternehmen frei werden, in einem Prozess, den der Ökonom Joseph Schumpeter als kreative Zerstörung bezeichnet hat. Auf einem freien Markt kann es keinen Gewinn ohne ein reales Verlustrisiko geben und jeder ist gezwungen, seinen Kopf zu riskieren. Scheitern ist immer eine reale Möglichkeit und kann teuer werden. Staatlich emittiertes, unsolides Geld kann diesen Prozess jedoch umgehen und unproduktive Unternehmen untot, aber nicht wirklich lebendig halten. Es ist das wirtschaftliche Äquivalent zu Zombies oder Vampiren, die auf die Ressourcen der lebenden und produktiven Unternehmen zurückgreifen, um Dinge zu produzieren, die einen geringeren Wert haben als die Ressourcen, die für ihre Herstellung benötigt werden. Es schafft eine neue gesellschaftliche Kaste, die nach anderen Regeln als die aller anderen existiert und nicht ihren Kopf riskiert. Indem diese Unternehmen keinen Markttest für ihre Arbeit bestehen müssen, sind sie von den Folgen ihres Handelns abgesichert. Diese neue Kaste existiert in jedem Wirtschaftszweig, der von staatlichen Geldern unterstützt wird. Es ist nicht möglich, auch nur annähernd abzuschätzen, welcher Prozentsatz der Wirtschaftstätigkeit in der modernen Weltwirtschaft auf die Zuteilung von staatlich gedrucktem Geld und nicht auf die Produktion von für die Gesellschaft nützlichen Gütern und Dienstleistungen ausgerichtet ist. Aber es ist möglich, zumindest eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Unternehmen und Sektoren überleben, weil sie den Test des freien Marktes erfolgreich bestehen und welche nur dank der staatlichen Großzügigkeit, sei es steuerlich oder monetär, am Leben sind. Steuerliche Unterstützung ist eine relativ einfache Methode zur Erschaffung von Zombie-Unternehmen und lässt sich leicht erkennen. Sämtliche Unternehmen, die eine direkte staatliche Unterstützung erhalten und die große Mehrheit der Unternehmen, die dank des Verkaufs ihrer Produkte an den öffentlichen Sektor am Leben sind, werden praktisch zu Zombies. Wären diese Unternehmen für die Gesellschaft produktiv, hätten sich frei entscheidende Einzelpersonen bereitwillig von ihrem Geld getrennt, um für die Produkte des Unternehmens zu bezahlen. Die Tatsache, dass diese Unternehmen nicht von freiwilligen Zahlungen leben können, zeigt, dass sie eine Belastung und kein produktives Gut für die Gesellschaft darstellen. Die weitaus schädlichere Methode bei der Erschaffung von Zombies zeichnet sich nicht durch direkte staatliche Zahlungen, sondern durch den Zugang zu zinsgünstigen Krediten aus. Da das Fiat-Geld die Sparfähigkeit der Gesellschaft langsam untergraben hat, kommen Kapitalanlagen nicht mehr aus Sparguthaben, sondern aus staatlich geschaffenen Schulden, die den Geldbestand entwerten. In einer Gesellschaft mit solidem Geld verhält es sich so: Je mehr eine Person spart, desto mehr Kapital kann sie anhäufen und desto mehr kann sie investieren, was bedeutet, dass Kapitalbesitzer tendenziell diejenigen sind, die eine niedrigere Zeitpräferenz haben. Wenn jedoch das Kapital aus der staatlichen Kreditgenerierung stammt, sind diejenigen, die das Kapital zuweisen, nicht mehr länger die Zukunftsorientierten, sondern irgendwelche Mitglieder aus verschiedenen Behörden. In einem freien Markt mit solidem Geld entscheiden sich Kapitalgeber dafür, ihr Kapital für die aus ihrer Sicht produktivsten Investitionen bereitzustellen und können Investmentbanken nutzen, um diesen Allokationsprozess zu steuern. Der Prozess belohnt Unternehmen, die den Kunden und Investoren, die sich dafür entscheiden, erfolgreich einen Mehrwert bieten und bestraft gleichermaßen Fehlentscheidungen. In einem Fiat-Geldsystem ist jedoch die Zentralbank faktisch für den gesamten Kreditvergabeprozess verantwortlich. Sie kontrolliert und überwacht die Banken, die das Kapital bereitstellen, legt die Kriterien für die Kreditwürdigkeit fest und versucht, Risiken mathematisch so zu quantifizieren, dass dabei die Mechaniken der realen Risiken ignoriert werden. Der Test des freien Marktes wird ausgesetzt, da die Kreditsteuerung der Zentralbank die wirtschaftliche Realität von Gewinn und Verlust überstimmen kann. In der Welt des Fiat-Geldes ist es wichtiger, Zugang zu den monetären Quellen der Zentralbanken zu haben, als den Kunden gute Dienstleistungen anzubieten. Unternehmen, die zinsgünstige Kredite erhalten können, werden einen anhaltenden Vorteil gegenüber Wettbewerbern haben, denen diese Möglichkeit nicht offen steht. Der Markterfolg hängt mehr und mehr davon ab, ob man sich eine Finanzierung zu niedrigeren Zinsen sichern kann, als davon, der Gesellschaft sinnvolle Dienstleistungen anbieten zu können. Dieses einfache Phänomen erklärt einen Großteil der modernen wirtschaftlichen Realität, wie zum Beispiel die große Anzahl von Branchen, die Geld verdienen, aber nichts Wertvolles produzieren. Staatliche Behörden sind ein Paradebeispiel für fehlgeleitete Kreditfinanzierungen. Auf der ganzen Welt, berühmt-berüchtigt für die Inkompetenz ihrer Mitarbeiter, können diese Behörden nur als Ergebnis der exzessiven Finanzierung verstanden werden, da diese Behörden völlig losgelöst von der wirtschaftlichen Realität finanziert werden. Statt die schwere Prüfung des Markterfolgs durch den Dienst am Bürger zu bestehen, prüfen sich staatliche Behörden selbst und kommen immer zu dem Ergebnis, dass die Lösung für all ihre Probleme in einer höheren Finanzierung liegt. Unabhängig davon, ob es sich um Inkompetenz, Fahrlässigkeit oder Versagen handelt, haben staatliche Behörden und Mitarbeiter selten echte Folgen zu tragen. Selbst nachdem einer staatlichen Agentur die Daseinsberechtigung entzogen wird, kann die Agentur weiterarbeiten und mehr Aufgaben und Verantwortungen übernehmen. Der Libanon besitzt beispielsweise immer noch eine Eisenbahnbehörde, obwohl die Züge vor Jahrzehnten außer Betrieb genommen wurden und die Gleise bereits verrostet sind. In einer globalisierten Welt ist die exzessive Finanzierung nicht nur auf nationale staatliche Organisationen beschränkt, sondern so weit angewachsen, dass der Finanzierungsexzess auch internationale staatliche Organisationen erfasst, die einen weltweit bekannten Zeit- und Arbeitsaufwand betreiben, der niemanden außer den darin Beschäftigten einen ersichtlichen Nutzen bringt. Diese Organisationen, die keinerlei Bezug zu den Steuerzahlern haben, die sie finanzieren, stehen noch weniger unter Beobachtung als die nationalen staatlichen Organisationen und funktionieren als solche mit noch weniger Verantwortlichkeiten und einem noch entspannteren Umgang mit Budgets, Fristen und Arbeitsleistungen. Hochschulen und Universitäten sind ein weiteres gutes Beispiel, bei denen die Studenten immer höhere Studiengebühren zahlen, nur um von Professoren unterrichtet zu werden, die sehr wenig Zeit und Mühe in die Lehre und Betreuung der Studenten investieren und sich hauptsächlich auf die Veröffentlichung unlesbarer Forschungsergebnisse konzentrieren, um staatliche Zuschüsse zu erhalten und die akademische Karriereleiter zu erklimmen. In einem freien Markt müssten Akademiker einen Mehrwert schaffen, indem sie Dinge lehren oder schreiben, die Menschen tatsächlich lesen und nutzen. Aber die durchschnittliche akademische Arbeit wird selten von irgendjemandem gelesen, außer von einem kleinen Kreis von Wissenschaftlern der einzelnen Fachbereiche, die die Stipendien des jeweils anderen genehmigen und die Standards des Gruppendenkens und politisch motivierter Schlussfolgerungen durchsetzen, die nach außen hin als akademische Strenge dargestellt werden. Das beliebteste und einflussreichste Wirtschaftslehrbuch der Nachkriegszeit wurde vom Nobelpreisträger Paul Samuelson geschrieben. In Kapitel 4 konnten wir sehen, wie Samuelson voraussagte, dass das Ende des Zweiten Weltkriegs die größte Rezession in der Weltgeschichte auslösen würde, obwohl tatsächlich eine der größten Aufschwungphasen der US-Geschichte folgte. Aber es kommt noch besser. Samuelson schrieb das beliebteste Wirtschaftslehrbuch der Nachkriegszeit. Economics, an Introductory Analysis, das sich in 6 Jahrzehnten millionenfach verkauft hat. Levi und Peart studierten die verschiedenen Editionen von Samuelsons Lehrbuch, um festzustellen, dass er wiederholt das sowjetische Wirtschaftsmodell als vorteilhafter für das Wirtschaftswachstum darstellte und dass er in der 4. Ausgabe im Jahr 1961 prognostizierte, dass die Wirtschaft der Sowjetunion irgendwann zwischen 1984 und 1997 die der Vereinigten Staaten überholen würde. Diese Prognosen, bei denen die Sowjets die Vereinigten Staaten überholen, wurden mit zunehmender Zuversicht in 7 Ausgaben des Lehrbuchs bis zur 11. Ausgabe im Jahr 1980 erstellt, wobei die Schätzungen, wann die Überholung stattfinden würde, unterschiedlich ausfielen. In der 13. Ausgabe, die 1989 erschien und just auf die Schreibtische der Studenten kam, als sich die Sowjetunion aufzulösen begann, schrieben Samuelson und sein damaliger Co-Autor William Nordhaus, Zitat, die sowjetische Wirtschaft ist ein Beweis dafür, dass, im Gegensatz zu dem, was viele Skeptiker früher geglaubt hatten, eine sozialistische Kommandowirtschaft funktionieren und sogar gedeihen kann. Zitat Ende. Damit nicht genug, Levi und Peart wiesen nach, dass diese Prognosen nicht nur auf ein Lehrbuch beschränkt waren, sondern in ähnlicher Form in den vielen Ausgaben des wahrscheinlich zweitbeliebtesten Wirtschaftslehrbuchs der Geschichte vorkamen. McConnells Economics, Principles, Policies and Problems – sowie in zahlreichen weiteren Lehrbüchern. Jeder Student, der in der Nachkriegszeit an einer Universität nach amerikanischem Vorbild Volkswirtschaftslehre studierte, die Mehrheit der Studenten weltweit, hat gelernt, dass das sowjetische Modell eine effizientere Möglichkeit ist, wirtschaftliche Aktivitäten zu organisieren. Sogar nach dem Zusammenbruch und dem völligen Scheitern der Sowjetunion wurden dieselben Lehrbücher weiterhin an denselben Universitäten unterrichtet, wobei die neueren Ausgaben die grandiosen Proklamationen über den sowjetischen Erfolg aufhoben, ohne den Rest ihrer wirtschaftlichen Weltanschauungen und ihrer methodischen Werkzeuge in Frage zu stellen. Wie kommt es, dass solche offensichtlich falschen Lehrbücher weiterhin gelehrt werden und wie kann die keynesianische Weltanschauung, die in den letzten 7 Jahrzehnten von der Realität so brutal überrollt wurde, dass sie nicht mehr zu reparieren ist, vom Boom nach dem Zweiten Weltkrieg über die Stagflation der 70er Jahre bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion, immer noch an Universitäten gelehrt werden? Der Dekan der heutigen keynesianischen Ökonomen, Paul Krugman, hat sogar darüber geschrieben, wie großartig eine außerirdische Inversion für die Wirtschaft wäre, da sie den Staat zwingen würde, Ressourcen auszugeben und zu mobilisieren. In einem freien Marktwirtschaftssystem würde keine Universität, die etwas auf sich hält, ihren Studenten Dinge beibringen, die so offensichtlich falsch und absurd sind. Sie wäre stattdessen bestrebt, ihren Studenten möglichst nützliches Wissen beizubringen. Aber in einem akademischen System, das vollständig durch staatliche Gelder korrumpiert ist, wird der Lehrplan nicht durch seine Übereinstimmung mit der Realität bestimmt, sondern durch eine Übereinstimmung mit der politischen Agenda der Regierungen, die den Lehrplan finanzieren. Viele Staaten lieben zudem die keynesianische Wirtschaftslehre heute noch aus dem gleichen Grund, aus dem sie diese bereits in den 1930er Jahren liebten. Sie bietet ihnen die Gewissheit und Rechtfertigung, noch mehr Macht und Geld erlangen zu können. Diese Diskussion könnte zahlreiche weitere Bereiche und Disziplinen der modernen Wissenschaft mit einbeziehen, in denen sich das gleiche Muster wiederholt. Die Finanzierung durch staatliche Stellen wird von Gruppen gleichgesinnter Wissenschaftler monopolisiert, die fundamentale Denkweisen teilen. Man bekommt in diesem System keinen Job und keine Finanzierung, indem man ein wichtiges Stipendium produziert, das produktiv und nützlich für die reale Welt ist, sondern indem man die Agenda der Geldgeber fördert. Dass die Finanzierung lediglich von einer Quelle kommt, schließt bereits die Möglichkeit eines freien Marktplatzes für Ideen aus. Bei akademischen Debatten geht es immer mehr um obskure Einzelheiten, wobei sich alle Parteien in diesen brüderlichen Auseinandersetzungen am Ende immer darauf einigen können, dass beide Parteien weitere Geldmittel benötigen, um diese wichtigen Meinungsverschiedenheiten fortzusetzen. Die akademischen Debatten sind für die reale Welt fast gänzlich irrelevant und die Artikel ihrer Zeitschriften werden fast nie von jemandem gelesen, außer von den Leuten, die sie zu Zwecken der Karriereförderung schreiben. Doch der staatliche Finanzierungsexzess läuft immer weiter, weil es keinen Mechanismus gibt, mit dem staatliche Mittel jemals gekürzt werden können, wenn sie niemandem nützen. In einer Gesellschaft mit solidem Geld ist das Bankwesen eine sehr wichtige und produktive Tätigkeit, in der die Bankiers zwei äußerst wichtige Funktionen für den wirtschaftlichen Wohlstand erfüllen: die Verwahrung von Vermögenswerten als Einlagen und die Abstimmung von Fälligkeiten und Risikotoleranzen zwischen Investoren und Anlagemöglichkeiten. Bankiers verdienen ihr Geld, indem sie einen Anteil von den Gewinnen erhalten, wenn sie ihren Job erfolgreich ausführen, aber keinen Gewinn erhalten, wenn sie scheitern. Nur die erfolgreichen Bankiers und Banken bleiben in ihrem Job, denn wer scheitert, wird aussortiert. In einer Gesellschaft mit solidem Geld gibt es keine Liquiditätssorgen über den Ausfall einer Bank, da alle Banken ihre sämtlichen Einlagen zum Auszahlen bereithalten und Anlagen mit dazu passenden Fälligkeiten haben. Es gibt also keinen Unterschied zwischen Illiquidität und Insolvenz und es besteht kein systemisches Risiko, mit dem eine Bank too big to fail werden könnte. Eine Bank, die scheitert, ist das Problem ihrer Aktionäre und Kreditgeber und von niemandem sonst. Unsolides Geld ermöglicht das Halten von nicht angepassten Fälligkeiten, von denen das Mindestreservebanking nur eine Teilmenge ist, was die Banken bei einer Liquiditätskrise oder einem Bankenansturm immer in die Verantwortung zieht. Fehlanpassungen der Fälligkeiten oder als Sonderfall auch das Mindestreservesystem unterliegen immer dann einer Liquiditätskrise, wenn Kreditgeber und Einleger gleichzeitig ihre Einlagen einfordern würden. Der einzige Weg, nicht angepasste Fälligkeiten abzusichern, ist mithilfe eines Notfallkreditgebers, der bereit ist, den Banken im Falle eines Bankenansturms Kredite zu gewähren. In einer Gesellschaft mit solidem Geld müsste eine Zentralbank alle nicht an der Bankbeteiligten besteuern, um die Bank zu retten. In einer Gesellschaft mit unsolidem Geld ist die Zentralbank einfach in der Lage, neue Geldmengen zu drucken und damit die Liquidität der Bank zu unterstützen. Unsolides Geld erzeugt also einen Unterschied zwischen Liquidität und Solvenz. Eine Bank könnte in Bezug auf den Barwert ihrer Vermögenswerte solvent sein, steht aber vor einem Liquiditätsproblem, das sie daran hindert, ihre finanziellen Verpflichtungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums nachzukommen. Aber der Liquiditätsmangel selbst könnte bereits einen Bankenansturm auslösen, da Einleger und Kreditgeber versuchen könnten, ihre Einlagen aus der Bank herauszubekommen. Schlimmer noch, der Mangel an Liquidität einer Bank könnte zu einem Mangel an Liquidität in anderen Banken führen, die mit dieser Bank zusammenarbeiten, was zu systemischen Risikoproblemen führt. Wenn sich die Zentralbank in solchen Fällen jedoch glaubwürdig zur Bereitstellung von Liquidität verpflichtet, besteht keine Angst vor einer Liquiditätskrise, was wiederum das Szenario eines Bankenansturms abwendet und das Bankensystem sicher macht. Das Mindestreservesystembanking oder die Fehlanpassung der Fälligkeiten im Allgemeinen dürften weiterhin Finanzkrisen verursachen, sofern sich keine Zentralbank zur Nutzung einer elastischen Geldmenge bereit erklärt, um diese Banken zu retten. Die Anwesenheit einer Zentralbank, die in der Lage ist, die Banken zu retten, schafft jedoch ein großes moralisches Problem für diese Banken. Sie können nun übermäßige Risiken eingehen, da sie wissen, dass die Zentralbank geneigt sein wird, sie zu retten, um eine systemische Krise abzuwenden. Daraus ersehen wir, wie sich das Bankwesen zu einem Geschäft entwickelt hat, das Renditen ohne Risiko für die Bankiers generiert und gleichzeitig Risiken ohne Ertrag für alle anderen schafft. Das Bankwesen ist heutzutage eine Branche, die scheinbar nur noch wächst und in der die Banken keinen Geschäftseinbruch erleiden können. Aufgrund der systemischen Risiken, die mit dem Betrieb einer Bank verbunden sind, kann jeder Ausfall einer Bank als Liquiditätsproblem angesehen werden und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Zentralbank gestützt. Keine andere scheinbar private Industrie genießt ein so exorbitantes Privileg, dass die höchsten Rentabilitätsraten im privaten Sektor mit dem Schutz des öffentlichen Sektors verbindet. Diese Kombination hat die Arbeit der Bankiers so kreativ und produktiv gemacht wie die der Mitarbeiter im öffentlichen Sektor, aber lohnender als die meisten anderen Jobs. Infolgedessen wächst die Finanzindustrie einfach weiter, da die US-Wirtschaft immer stärker finanziell ausgerichtet ist. Seit der Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes im Jahr 1999 wurde die Trennung zwischen Depositen- und Investmentbanking aufgehoben, sodass die Depositenbanken, die über eine FDIC-Einlagengarantie verfügten, nun auch Investmentfinanzierungen tätigen können, wobei die FDIC-Garantie sie vor Investitionsverlusten schützt. Ein Investor, der eine Verlustgarantie hat, hat die freie Wahl, also praktisch eine Lizenz zum Gelddrucken. Bei profitablen Investitionen können diese Banken sämtliche Gewinne einstreichen, während die Verluste sozialisiert werden. Jeder, der über eine solche Garantie verfügt, kann große Mengen an Geld verdienen, indem er sich einfach Geld leiht und es investiert. Er darf die Gewinne behalten, aber seine Verluste werden gedeckt. Kein Wunder also, dass dieses Phänomen dazu geführt hat, dass sich ein immer größerer Anteil des Kapitals und der Arbeitsressourcen in Richtung Finanzwesen bewegen, weil es weltweit dem am nächsten kommt, was man unter einem Free Lunch versteht. Der Ökonom Thomas Philippon hat über die letzten 150 Jahre detaillierte Studien zu der Größe des Finanzsektors in Prozent des BIP erstellt. Die Quote lag in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg unter 3%, schnellte aber danach in die Höhe, um während der Weltwirtschaftskrise wieder zusammenzubrechen und wächst seit Ende des Zweiten Weltkriegs wieder unaufhaltsam. Nur als Anekdote: Diese Tendenz lässt sich ganz einfach an dem hohen Prozentsatz von Universitätsstudenten erkennen, die daran interessiert sind, eine Karriere im Finanzbereich einzuschlagen, anstatt in den Bereichen Ingenieurwesen, Medizin oder anderen produktiveren Branchen zu arbeiten. Im Zuge der Weiterentwicklung der Telekommunikation wäre zu erwarten, dass immer mehr Arbeiten der Finanzindustrie automatisiert und mechanisiert werden könnten, was dazu führen würde, dass die Branche im Laufe der Zeit an Größe verliert. Doch in Wirklichkeit wächst die Branche wie Unkraut weiter. Nicht wegen einer grundlegenden Nachfrage, sondern weil sie durch den Staat vor Verlusten geschützt ist und gedeihen darf. Der Finanzierungsexzess mag in der Finanzbranche am stärksten ausgeprägt sein, hört aber nicht beim Bankensektor auf. Er stellt durchaus einen langfristigen Wettbewerbsvorteil für größere Unternehmen gegenüber kleineren dar. In einer Gesellschaft, in der Kapitalanlagen aus dem Ersparten finanziert werden, befindet sich das Kapital im Besitz von Personen mit niedriger Zeitpräferenz, die es nach ihrer eigenen Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Markterfolgs zuweisen, indem sie für richtige Entscheidungen belohnt werden und für falsche Entscheidungen die Verluste zu tragen haben. Mit unsolidem Geld werden jedoch die Ersparnisse vernichtet und das Kapital stattdessen aus inflationären Bankkrediten gebildet, wobei seine Allokation von der Zentralbank und ihren Mitgliedsbanken festgelegt wird. Anstatt dass die Allokation von den Mitgliedern mit der größten Umsicht, der niedrigsten Zeitpräferenz und der besten Marktvorausschau aller Mitglieder einer Gesellschaft beschlossen wird, werden die Entscheidungen von staatlichen Bürokraten getroffen, deren einziger Anreiz darin besteht, so viel wie möglich zu verleihen, auch wenn sie falsch liegen, da sie umfassend vor den Risiken geschützt sind. Die zentrale Planung der Kreditvergabe unterscheidet sich in keiner Weise von irgendeiner anderen zentralen Planung. Es führt zu Bürokraten, die Kontrollkästchen ankreuzen und Unterlagen ausfüllen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen ihrer Vorgesetzten entsprechen, während der scheinbare Zweck ihrer Arbeit verloren geht. Die Kenntnisse eines Bankiers und die Sorgfalt bei der Prüfung des tatsächlichen Wertes von Anlagen wird durch das Ankreuzen der Kreditanforderungsbögen der Zentralbank ersetzt. Ein großer Vorteil bei der Absicherung zentralisierter Kredite ist die Skalierbarkeit, da es quantitativ weniger riskant erscheint, Geld an große Kreditgeber zu vergeben. Je größer das Unternehmen, umso berechenbarer ist die Formel für seinen Erfolg, desto größer sind die Sicherheiten für den Fall, dass es scheitert, und umso sicherer fühlen sich die Bankbeamten bei der Kreditvergabe nach den Kriterien der Zentralbank. Während viele Branchen von Größenvorteilen profitieren könnten, unterstreicht die zentralisierte Kreditvergabe die Vorteile der Größe über das hinaus, was in einem freien Markt der Fall wäre. Jede Branche, die sich so viel Geld ausleihen kann, dass sie nicht mehr weiß, was sie damit anstellen soll, ist ein guter Kandidat für dieses Prinzip. Genau dieses Szenario ließe sich in einer Welt, in der das Kapital aus Ersparnissen finanziert wird, nicht verwirklichen. Je größer das Unternehmen ist, desto einfacher ist es, niedrig verzinsliche Finanzierungen zu gewähren, was dem Unternehmen einen entscheidenden Vorteil gegenüber kleineren, unabhängigen Produzenten verschafft. In einer Gesellschaft, in der Investitionen aus Ersparnissen finanziert werden, konkurriert ein kleiner Tante-Emma-Laden gleichberechtigt mit einem Fastfood-Riesen um Kunden und Finanzierungen. Die Kunden und Investoren haben die freie Wahl, ihr Geld zwischen den beiden Unternehmen zu verteilen. Die Größenvorteile des großen Unternehmens stehen den Vorteilen der persönlichen Betreuung und Beziehung zwischen Koch und Kunde des kleinen Restaurants gegenüber. Und der Markttest entscheidet. Aber in einer Welt, in der die Zentralbanken Kredite vergeben, hat das größere Unternehmen den Vorteil, dass es in der Lage ist, Mittel zu einem niedrigen Zinssatz zu erhalten, den seine kleineren Konkurrenten nicht bekommen können. Dies erklärt, warum sich große Lebensmittelhersteller weltweit so stark vermehren. Ihre niedrigen Zinssätze ermöglichen ihnen schlicht höhere Margen. Der Siegeszug des faden, in Massen produzierten Junkfoods muss im Kontext mit den entscheidenden Vorteilen verstanden werden, die schiere Größe für die Produzenten mit sich bringt. In einer Welt, in der fast alle Unternehmen durch die Krediterweiterung der Zentralbank finanziert werden, ist es nicht einfach zu erkennen, welche Branchen aufgrund der Finanzspritzen in Form von Exzesssteroiden wachsen. Dennoch gibt es einige verräterische Symptome. Jede Branche, in der sich die Mitarbeiter über ihren fiesen Chef beschweren, ist wahrscheinlich Teil des exzessiven Finanzierungssystems. Denn Chefs können es sich nur dann wirklich leisten, fies zu ihren Mitarbeitern zu sein, wenn sie Teil der wirtschaftlichen Fake-Realität der Finanzierungsexzesse sind. In einem produktiven Unternehmen, das der Gesellschaft wertvolle Dienste leistet, hängt der Erfolg davon ab, dass die Kunden zufrieden sind. Die Arbeitnehmer werden dafür belohnt, wie gut sie diese wichtige Aufgabe erfüllen. Und Chefs, die ihre Arbeitnehmer schlecht behandeln, werden entweder ihre Arbeitnehmer an Konkurrenten verlieren oder ihr Unternehmen in kürzester Zeit zugrunde richten. In einem unproduktiven Unternehmen, das der Gesellschaft nicht dient und für sein Überleben auf bürokratische Freigebigkeit angewiesen ist, gibt es keinen sinnvollen Standard, um Arbeitnehmer zu belohnen oder zu bestrafen. Die exzessive Finanzierung kann von außen betrachtet, dank der großzügigen, regelmäßigen Gehaltsabrechnungen und der fehlenden Arbeit, verführerisch wirken. Aber wenn es eine wichtige Lektion in der Wirtschaft gibt, dann die, dass es nichts umsonst gibt. Geld, das an unproduktive Menschen verteilt wird, wird viele Menschen anziehen, die diese Aufgaben erledigen wollen, was die Kosten für die pünktliche und würdevolle Erledigung dieser Aufgaben in die Höhe treibt. Einstellung, Entlassung, Beförderung und Bestrafung erfolgen Hierarchiestufe für Hierarchiestufe nach dem freien Ermessen von Bürokraten. Keine Arbeit ist für das Unternehmen wertvoll, jeder ist entbehrlich und die einzige Art und Weise, wie man seinen Job behält, ist, sich als nützlich für die nächsthöhere Hierarchiestufe zu erweisen. Ein Job in diesen Unternehmen ist wie ein Vollzeitspiel in der Büropolitik. Solche Jobs sind nur für oberflächliche, materialistische Menschen attraktiv, die gerne Macht über andere ausüben. Dafür und für ihren Gehaltscheck nehmen sie Jahre der Misshandlung in Kauf, in der Hoffnung, irgendwann einmal anderen diese Misshandlungen zufügen zu können. Kein Wunder also, dass Menschen, die diese Jobs ausüben, regelmäßig depressiv werden und ständig Medikamente und Psychotherapien benötigen, um ihre Grundfunktionalität zu erhalten. Kein exzessiv finanzierter Betrag der Welt ist die seelische Zerstörung wert, die eine solche Arbeitsumgebung bei den Menschen hervorruft. Während diese Organisationen keine wirkliche Rechenschaftspflicht haben, ist die Kehrseite der mangelnden Produktivität die Möglichkeit, dass ein neu gewählter Beamter in das Amt kommt und die Mitarbeiter innerhalb weniger Wochen einfach aus ihrem Amt entlässt. Dies ist ein weitaus tragischeres Schicksal für die Arbeitnehmer in diesen Organisationen, da sie in der Regel über keinerlei nützliche Fähigkeiten verfügen, die auf andere Arbeitsgebiete übertragen werden können. Die einzige Medizin gegen diese Misere ist solides Geld. Denn nur solides Geld ist in der Lage, das Bild von Menschen auszulöschen, die um der Ankreuzkästchen willen arbeiten und sadistische Chefs erfreuen. Mit solidem Geld zählt nur die Marktdisziplin, die letztlich zum einzigen Kriterium für das Einkommen aller wird. Wenn Sie in einer dieser Branchen arbeiten, in der sich der Stress Ihres Jobs ausschließlich darauf konzentriert, Ihrem Chef zu gefallen, anstatt etwas von Wert zu produzieren, und Sie damit nicht zufrieden sind, werden Sie erleichtert oder verängstigt sein, sobald Sie erkennen, dass die Welt nicht so sein muss. Ihr Job kann und wird nicht ewig überleben, da die Gelddruckmaschine Ihres Staates möglicherweise nicht ewig weiterarbeiten wird. Lesen Sie weiter, denn die Tugenden von solidem Geld können Ihnen eine neue Welt der Möglichkeiten eröffnen.